deine Stadt. Wenn die Sonne untergeht, wenn das Pack aus deinen Löchern zieht, ist es für dich zu spät. Spürst die Jagd in deinem Körper zieht. Kampf machst du zu alt. Du hörst ein Geräusch, das dich schon verlässt. Gib dein Aufpassen. Sie fallen auf Asphalt, geht ja unter die Haut. Entgegen marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Straße und ihr blutiges Gesetz. Mit gnadenlos die Jagd, der es verletzt. Wenn sie fallen auf Asphalt, geht ihr unter die Haut. Denen marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Die Straßen deiner Stadt, wenn die Sonne untergeht, wenn es packt aus deinen Löchern zieht, ist es für dich zu spät. Spürst du die Jagd in deinem Körper zieht. Ab was tust du alt? Spürst du die Jagd? Die Fälle auf Asphalt! Kein von die Fälle auf Asphalt! Geht ja unter die Haut! Entgegen marschieren, wo sich keiner mehr traut! Kein von die Fälle auf Asphalt! Geht unter die Haut! Keiner mehr draußen!